Wie ihr wisst, bei dieser Reihe von den Unterrichten über die Erziehung hatten wir das Thema gehabt, wie man das Kind dem Tauhid beibringt. Und nach dem Tauhid und mit dem Tauhid und der Tauhid begleitet einen immer, einen selbst, immer sein ganzes Leben lang. Und auch in seiner Erziehung zu seinen Kindern begleitet der Tauhid die Erziehung, die ganze Erziehung lang begleitet man sozusagen das Kind mit dem Tauhid in der Erziehung. Aber nach dem Tauhid kommt das Gebet und die Ibadat. Das heißt, nachdem du das Kind mit seinem Herzen, sozusagen die Reinigung in sein Herzen reingebracht hast und die Anbetung Allah einzig allein und dass er das Recht hat, angebetet zu werden, und hast du ihm den Tauhid beigebracht, was das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala ist, kommt man zu praktizieren vom Tauhid mit dem Ibadat und die Gottesdienste, die man Allah subhanahu wa ta'ala leistet. Und man bringt das Kind als allererstes bei, die sozusagen Fundamente des Islams und die Säulen des Islams, dass der Islam aufgebaut ist, auf die zwei Shahada, Glaubensbekenntnis, dass Allah der Einzige ist, der es verdient hat, angebetet zu werden, und dass Muhammad sallallahu sein Diener und Gesandter ist. Das ist die erste Säule des Islams. Dann, dass man das Gebet verrichtet. Und Alhamdulillah, wie man bei dem letzten Seminar gesehen hat, dass man vieles über das Gebet mitnehmen konnte, nicht nur für die Kinder eigentlich, auch für uns selber, wie wir gelernt haben, wie die Wichtigkeit des Gebetes ist. Das ist etwas, was man auch den Kindern einpflanzen kann, sozusagen die Wichtigkeit des Gebets. Ja, und der Prophet Muhammad hat sehr viele schöne Beispiele gebracht für die Vereinfachung von der Wichtigkeit des Gebetes, wie zum Beispiel dieser Fluss, den der Prophet Muhammad als schönes Beispiel gebracht hat. Ja, wenn man einen Fluss hat, der sauberes Wasser hat, und dann geht man sich waschen, sozusagen fünfmal am Tag von diesem Fluss, wird noch sozusagen bei ihm einiges von Dreck bleiben, wenn man sozusagen fünfmal diese Waschung führt. Dann haben die Sahaba gesagt, nein. Und so könnte man das auch das Kind beibringen, was das Gebet macht. Das reinigt dich. Das macht deine Sünden weg. Das ist sozusagen etwas, womit du Alhamdulillah Allah näher kommst und so weiter. Das sind Informationen, die man von dem Seminar genommen hat, die man auch inshallah an das Kind weitergeben könnte über die Wichtigkeit des Gebetes. Dann auch wichtig, dass man das Kind beibringt, die Regeln des Gebets. Deswegen der Prophet Muhammad hat gesagt, Muru auladakum, also befehlt euren Kindern mit 7. Warum 7? 7 ist das Alter, wo das Kind anfängt zu sortieren und die Informationen ernster zu nehmen, verstehen, wenn du ihm sagst, das sind Bedingungen vom Gebet, das Gebet ist nicht gültig ohne das und das, dann wird er sowas verstehen. Unter 7 gibt es Kinder, Alhamdulillah, die vielleicht auch mit 5 verstehen oder mit 4 verstehen, könnte man ihnen beibringen. Aber der Prophet Muhammad hat uns das Alter 7, das was sozusagen am meisten bei den Leuten so ist, dass man sortiert und dass man auch etwas ernsthafter wird als sozusagen das Spiel. Vor dem 7. Lebensjahr, das Kind mag nachzumachen. Ja, vielleicht macht er das Gebet nach ohne Wudu. Vielleicht macht er kurz Ruku' Sujud und dann geht er weiterspielen. Ja, man lässt dem Kind. Man lässt dem Kind. Aber zu den Regeln in der Moschee, man lässt ihn nicht in eine Reihe. Weil so macht man eine Lücke in der Reihe. Was macht man mit dem Kind in der Moschee? Das Kind, das noch nicht gelernt hat und noch nicht die Bedingung erfüllt hat für das Gebet oder sozusagen kurz stehen würde und dann weglaufen würde. Was macht man mit ihm? Man setzt ihn, dass er beobachtet und dass er schaut. Weil das ist jetzt seine Phase, was für ihn am besten ist, dass er schaut, wie die Leute, was sie machen. Ja? Und er speichert. Also dieses Sitzen hat einen Nutzen für ihn. Ja? Aber dass man ihn sozusagen in der Reihe bringt, das ist nicht richtig aus mehreren Gründen. Weil er jetzt nicht betet, spielt. Das erstens. Zweitens, man macht eine Lücke in der Reihe. Ja? Und drittens, das kann auch zu Stören führen von anderen, weil das Kind bleibt ja auch nicht, wenn er spielt, der haut den und springt auf Kopf von dem. Und ja, das ist nicht eine Lernen, das ist nicht ein Nutzen für das Kind. Das Nutzen vom Kind ist, wenn man ihn stillhalten kann, entweder vor sich, wenn er sozusagen weglaufen könnte, dann hält man ihn vor ihn und lässt ihn die Leute beobachten. Oder wenn das Kind etwas sozusagen ruhig ist, dann tut man den auf der Seite und dann kann er die Leute beobachten. Und er speichert sich. Nachdem der 7 erreicht hat, das 7. Lebensjahr, da könnte man ihm beibringen. Ja, Moruhum befiehlt man ihn. Was macht man mit ihm? Erstmal nimmt man ihn mit, zeigt man ihm die Bedingung des Gebetes, das heißt, wie man Wudu macht, ja, was man haben sollte für das Gebet, dass man seine Aura bedeckt, ja, dass man Richtung Qibla schaut, ja, und ihm mitmachen lässt, beibringt. Surat al-Fatiha muss er zumindest sozusagen kennen für das Gebet. Deswegen, wenn man mit dem Kind anfängt, vor dem 7. Lebensjahr, bringt man ihm auch Sachen bei, die er für das Gebet braucht. Ja, wie man Surat al-Fatiha rezitiert, eine kleine Sura, ja, At-Tahiyyatu beibringen, das braucht er vielleicht ein bisschen. Ja. Aber beim 7. Lebensjahr nimmt man ihn, fängt man mit ihm die Regeln beizubringen. Ja, mit 7 vielleicht fängt er nicht alles richtig zu machen. Ja. Und vielleicht erwischst du ihn, der hat einmal ohne Wudu gebetet und so weiter. Da sollte man nicht streng sein, einfach nur beibringen und mit dem Mund korrigieren. Ja. Das macht man so, macht man nicht so. Du hast dich im Gebet ein bisschen bewegt. Das erwähnt man. Das erwähnt man, dass man im Gebet sozusagen vor Allah steht und dass man ihn dazu bringt, dass er sich abgewöhnt, viel zu bewegen, viel hin und her zu schauen. Aber konzentriere dich als allererstes, dass der Ablauf von dem Gebet richtig ist, dass er einen Ruku' hat und ein Sujud hat, um sitzen zwischen Sujud und Sujud, stehen nach dem Ruku', dass man da nicht voreilig ist und so weiter. Dann korrigierst du, verfeinerst du den Ablauf von Gebet und dann sozusagen, das passiert sehr oft dabei Kinder, dass sie vielleicht im Gebet lachen, dass man ihnen die Regel beibringt, das Lachen macht das Gebet ungültig. Ja? Dann auch die Belohnung vom Gebet erwähnen, mitbringen zum Moschee, damit sie das auch praktizieren, damit sie auch in der Reihe stehen, wenn sie das Gebet schon können. Ja, also mit 7 fängt man an, schon das Gebet beizubringen. Mit 10 kommt Bestrafung. Mit 10 kommt Bestrafung. Das heißt, wird getadelt für das Vernachlässigen, nachdem man ihn aber 3 Jahre vorher an das Gebet gewöhnt hat. Das heißt, diese Fehlverhalten kommt sozusagen nicht, weil er nicht gewohnt ist an das Gebet. 3 Jahre gibt es nur einfach nur das Befehlen, Beibringen, Korrigieren und so weiter und so fort. Ja? Dann, wie ein Kind bei jeder Vernachlässigung sozusagen auch eine Strafe hat. Hier muss man auch aufpassen, dass man nicht die Strafe zum Beispiel anwendet, die dazu führt, mehr zu Schaden führt, als zu Nutzen. Deswegen sucht man eine angemessene Strafe, die nicht sozusagen Schaden hat. Ja? Das heißt, zum Beispiel etwas, was er liebt, vielleicht sozusagen diesmal bekommst du das nicht. Oder sozusagen hat er eine Sache, was man geben wollte, sagt man, okay, das gebe ich dir nicht. Oder bleibst im Zimmer oder so, sonstige Sachen, wo man strafen kann, dass man zeigt, er hat ein Fehlverhalten für das Vernachlässigen des Gebets. Ja? Deswegen hat der Prophet Muhammad zwei Alter erwähnt, ein Alter, wo beigebracht wird und ein Alter, wo dann die Strafe kommt, wenn Fehlverhalten kommt. Und das ist alles Vorbereitung für das Kind, damit er, wenn er sozusagen die Geschlechtsreife erreicht hat, dass er schon von den Eltern gut vorbereitet wird. Dass er von Anfang, wo die Engel schreiben, bei ihm die Sünden, dass er, Alhamdulillah, so vorbereitet ist, dass er jedes Gebet beten kann und an jedem Gebet gewohnt ist. Die Eltern haben manchmal die Schwierigkeit, zu Fajr aufzustehen. Also ja, auch einige Eltern haben selber Schwierigkeit aufzustehen. Aber manche, die praktizierend sind, die haben Schwierigkeit, ihre Kinder aufzuwecken. Die Kinder zu Fajr aufzuwecken. Und da gab es so eine Sache, die mit einem Scheich passiert ist. Der wurde gefragt. Ja, ich habe Schwierigkeit, also eine Frau fragt einen Scheich, ich habe Schwierigkeit, meine Kinder zu wecken zum Fajr-Gebet. Was hat der Scheich geantwortet? Er hat gesagt, wenn das Haus brennen wird, würdest du die Kinder wecken oder lassen? Dann sagt sie, nee, natürlich, ich werde sie wecken. Sagt er, aber die haben doch Schwierigkeit. Dann sagt sie, ich würde sie reißen und holen und so weiter und so fort. Dann sagt er, denkt mal nach. Das ist Feuer von diesseits. Ja? Willst du dich nicht retten von Feuer von jenseits? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, ihr Ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijar. O ihr Gläubigen, hütet euch und eure Familienangehörigen. Ein Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Das heißt, der Mensch ist selber Zündstoff von Höllenfeuer. So ein Höllenfeuer sollte man sich davon hüten. Und auch man ist verantwortlich für seine Familie, für seine Frau, dass er sie aufweckt. Und Allah sagt, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Ja, befehl deinen Eltern, deine Familienangehörigen, das Gebet. Ja, und hab Geduld dabei. Weil Allah weiß, dass die Leute nicht so viel Lust haben und nicht so viel Geduld haben. Ja? Wenn er schläft, seine Sache. So denken einige Sachen. Nein, das ist nicht seine Sache. Das ist auch deine Sache. Ja, deswegen sollte man gucken, welche Methode man anwendet, um die Kinder aufzuwecken. Genauso wie man das auch so ernst sieht, wenn das Kind vielleicht zu spät zur Schule kommt. Dann würde man auch ein bisschen ernster das Kind aufwecken. Und so sollte man auch denken, das ist eine ernste Sache, dass das Kind aufwächst mit sozusagen der Gewohnheit, dass er zu Fajr aufsteht. Ja. Deswegen das Kind alarmieren, das Kind wichtig zeigen, wie dass das Fajr-Gebet ist. Ja. Und mit 7 fängt er an, sich an Fajr-Gebet zu gewöhnen. Wenn er sich an diese 5 Gebete sozusagen gewöhnt, dann hast du ihm, Alhamdulillah, die beste Erziehung gegeben. Ja? Was bedeutet, ihn aufzuwecken und denen die Wichtigkeit der Gebetszeiten zu geben? Das heißt, dass man ihn jetzt nicht nur anschreit oder sozusagen ein bisschen Druck macht. Nein, das ist nicht damit gemeint. Es ist gemeint, dass man ihm die Ernsthaftigkeit des Gebets beibringt, sodass er selber einen Alarm bekommt im Herzen. Dass er selber dieses Gebet wichtiger sieht als alles andere. Und dann, dass man ihm hilft beim Aufstehen, sodass man ihm sagt, okay, morgen wollen wir sozusagen zusammen zum Gebet aufstehen und so weiter und so fort und auch ihm mehr über das Gebet erzählen. Manche Kinder sagen auch selber, wenn sie schöne Sachen über das Gebet hören, Papa oder Mama, weck mich zum Gebet, weck mich zum Fajr-Gebet und so weiter. Wenn man sozusagen die Vorzüge erwähnt von das Gebet und so weiter und wie wichtig das ist, ja, dann wird das Kind selber Interesse haben. Das heißt, dann hast du schon eingepflanzt und dann bist du jemand, der einfach nur hilft. Ja, anstatt alles nur in Befehlform bringen und das Kind will nicht und so weiter und ist gestört und der hat nicht über Vorzüge, nichts über das Gebet gehört. Ja, und sein einziges Interesse ist, dass er schlafen will. Ja. Und auch wichtig, dass man auch das Kind genug Schlaf gibt. Das heißt, es ist manchmal falsch von einigen Eltern, dass sie ihre Kinder sozusagen lange wach halten oder lassen, dass sie schlafen, wann sie wollen. Ja, wenn sie nicht genug Schlaf haben, natürlich wacht man nicht sozusagen so leicht zum Fajr. Aber wenn er genug geschlafen hat, Alhamdulillah, und du wächst ihn jetzt zum Fajr und bringst ihm bei, das ist sozusagen das ist sehr wichtig, aufzustehen, dann ist das sozusagen eine Sache, was das Kind leicht fällt und dass man ihm auch nicht sein Recht vom Schlaf weggenommen hat. Ja. Das ist zum Beispiel das Gebet. Und die Sahaba radiallahu anhum haben mit dem Propheten Muhammad sallam diese Anweisung genommen und auch ihre Kinder dazu gebracht, dass sie beten. Alhamdulillah. Dann auch genauso mit dem Fasten. Mit dem Fasten sozusagen motiviert man das Kind, dass er fastet. Und so haben die Sahaba radiallahu anhu auch ihre Kinder motiviert zu fasten. Und wenn das Kind sozusagen aus Hunger sozusagen geschrien hat oder so weiter, haben die ihm eine Puppe gegeben, wo er sozusagen damit beschäftigt ist, dass er seinen Hunger vergisst. Ja? Und natürlich die sozusagen Atmosphäre von Ramadan, vor allem in diesem Land hier, wenn man eine Atmosphäre erzeugt und wenn es zum Beispiel Iftar gibt, wo man zusammen isst und so weiter und das Kind begleitet und sagt, wir fasten heute gibt es da Iftar und so weiter, dann das Kind auch mag, so eine Atmosphäre zu haben. Wichtig ist auch, das Kind beizubringen, wofür man fastet und was das für einen Sinn hat. Ja? Und was das für Belohnung hat. Und das Kind, wenn er anfängt zu fasten, das ist sozusagen, dann fällt dir der leicht, ihm viele Sachen beizubringen, weil du bringst ihn, sozusagen trainierst seine Geduld. Und das meiste, was den Kindern fehlt und was uns auch fehlt, ist die Geduld. Ja, aber ein Kind ist ungeduldiger als du, weil er sozusagen an Spielen denkt, an sozusagen Essen, wann er möchte, trinken, wann er möchte. Ja, das Kind, was er fühlt, sozusagen will er sofort haben. Aber mit dem Geduld, das heißt, dass man jetzt nicht isst, sondern nach Sonnenaufgang, nach Sonnenuntergang, trainierst du, dass das Kind auch seine Bedürfnisse und das, was er unbedingt schnell haben möchte, nicht so schnell bekommt und so weiter, dann trainiert man auch das Kind, dass er geduldig wird. Und so kannst du ihm auch viele Sachen beibringen. Deswegen diese fünf Säulen des Islams beizubringen, diese fünf Säulen, die haben auch einen großen erzieherischen Effekt gegenüber das Kind. Bei Vermögen, natürlich, die meisten Kinder haben jetzt nicht so einen großen Vermögen und so weiter, aber auch Allah subhanahu wa ta'ala hat diejenigen verpflichtet, die sozusagen die Gelder von Waisenkindern haben, das heißt, dass sie von denen den Zakat rausbringen. Das heißt, hätte ein Kind eine Summe, wo sozusagen über die Zakatgrenze ist, dass man ihm auch beibringt, dass man von diesem Geld ein Recht von Allah subhanahu wa ta'ala gibt und so weiter. Aber was man auch beibringen kann, das Kind, das Spenden, das freiwillige Spendieren. Ja, dass er was auch in die Moschee tut von sein eigenes Geld, wenn was gesammelt wird, motiviert man ihn, gibt man ihm etwas mehr Geld, dass er dann auch selber sozusagen spendiert. Das sind sozusagen alles Sachen, die man mit Allahs Zufriedenheit verbindet. Eine falsche erzieherische Methode ist, dass man dem Kind beibringt, diese guten Sachen zu machen, damit die Leute das sehen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ja? Weil man bringt das Kind bei, dass er den Leuten gefällt. Das ist nicht richtig. Aber wir verbinden das Kind direkt mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wir beten für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Deswegen, wenn das Kind vielleicht eine falsche Sache macht, dass er den Leuten zeigt und so weiter und so fort. Das ist vielleicht normal, dass er gesehen werden möchte und so weiter. Aber wir erinnern immer, dass Allah subhanahu dich sieht, dass Allah subhanahu die Belohnung gibt. Und auch wenn kein Mensch dich sieht, Allah sieht dich. Und deswegen liebt Allah subhanahu diese Gebete in der Nacht, wo niemanden zusieht, aber nur Allah subhanahu sieht und so weiter. Und wir verbinden das Kind immer mit Ikhlas. Kommt ein Fehlverhalten, man kann jetzt sowieso bei kein Kind jetzt eine Sünde, dass ihnen eine Sünde zugeschrieben wird, aber man kann nur vom Fehlverhalten korrigieren, dass man sagt, nein, man macht das nicht aus dem Grund, sondern man macht das für Allah. Allah gibt uns die Belohnung dafür und dafür. Auch sogar Hajj. Hajj vom Prophet Muhammad, das ist ja auch eine Säule des Islams. Da war eine Frau und hatte ihrem Kind dem Propheten gezeigt und hat gesagt, für den wird auch Hajj zugeschrieben, sagte er, auch für den und für diejenige, die den trägt, das heißt für die Mutter. Das heißt, wenn die Nähe da ist und der macht Hajj oder Umrah oder so weiter, bekommt er auch die Belohnung. Und das zeigt, dass man den Kindern alles beibringen könnte von den Ibadat, die man machen sollte. Aber da achtet man darauf, dass man den beibringt, bevor er praktiziert und dass man den auch immer pflegt in der Erziehung. Dass man ihn pflegt in der Erziehung und in den Ibadat, die das Kind vollzieht. Zum Beispiel vor allem das Gebet sollte man viel, viel Geduld haben. Viel, viel Geduld haben. Man sollte nicht sich begnüge mit dem ersten oder zweiten Mal oder man hat ihn schon gesehen, dass er schon das Gebet kennt, sollte man immer pflegen und weiter korrigieren. Das heißt, bei jedem Fehlverhalten oder bei jeder Sache, die er noch nicht gelernt hat, dass man ihn das erweitert, ja, mehrere Duas zur Auswahl gibt. Also, dass er das Gebet gut beherrscht. Und dann sollte man auch, nachdem man die Pflichten sozusagen beigebracht hat, sollte man ihn auch immer auf einen nächsten Level bringen. Zum Beispiel die Sunan al-Rawatib. Und erzählt man über diese Sunan al-Rawatib, was sie für einen Vorzug haben und dass sie unsere Gebete ergänzen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen es liebt, dass man mit dem Zusatzdaten ihnen näher kommt und erzählt mit dem Hadith, dass mein Diener, wie der Prophet über Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, mein Diener kommt mit mir nichts, mit nichts, was mir lieber ist, näher als mit den Pflichten, die ich ihnen auferlegt habe. Und mein Diener kommt mir immer näher, ja, bis ich ihn liebe, mit den Zusatzdaten, bis ich ihn liebe. Ja. Und deswegen könnte man das Kind auch so vorbereiten, dass man ihm die Pflichten beibringt und dann, dass man ihm sagt, okay, wenn du jetzt auch noch ein Liebling von Allah werden möchtest, dann kannst du diese Sunnah machen und erzählst du ihm die Sunnah al-Rawatib, die der Prophet immer gemacht hat. Dann sollte man auch korrigieren von falschen Verhalten, was zum Beispiel von Bid'ah ist oder was das Gebet ungültig macht oder da sollte man ihm darauf aufmerksam machen. Vor allem, wenn wir verschiedene Moscheen haben. In einer Moschee wird die Sunna praktiziert, in einer anderen Moschee wird nicht die Sunna praktiziert. Dass man das Kind sozusagen aufklärt, dass es nicht von Sunna ist. Ja? Deswegen machen wir das, was der Prophet Muhammad gemacht hat. Wir verbinden ihm sozusagen bei seinem Ikhlas und seiner Absicht mit Allah subhanahu wa ta'ala und bei seinem Verhalten und die Art und Weise mit dem Propheten Muhammad sallam, dass man nur das macht, was der Prophet Muhammad sallam gemacht hat. Das sind sozusagen einige Hinweise auf was? Auf die Ibadat und wie man das Kind mit der Ibadat aufwachsen lässt. Und dann wollte ich auch darauf aufmerksam machen, dass es einige Fehler bei der Erziehung gibt, worauf man achten sollte, dass man nicht seine Kinder mit falschen Methoden erzieht. Wie zum Beispiel, dass man das Kind beibringt oder in seine Anweisungen immer die Leute erwähnt. Ja, was sollen die Leute von dir sagen? Was sollten die Leute von dir halten? Die Leute beobachten dich und so weiter. Das sind alles Sachen, die bei dem Kind aufwecken, dass er an die Leute denkt. Dass er nicht an die Zufriedenheit von uns denkt, sondern ja, weil Papa oder Mama immer sagen, ja, pass auf, die Leute, dann ist das nicht sozusagen eine richtige Methode. Warum? Weil das wird vielleicht in ihm Ria aufwecken. Wenn die Leute mich sehen, dann mache ich das so, wie die Leute das mögen. Ja. Und das andere, das führt auch dazu, dass man auch die Gebräuche der Leute, die falsch sind, die auf Neigung der Leute aufgebaut sind, damit man nicht sozusagen diese Leute widerspricht und ihre Neigung widerspricht, dann macht man so, wie die das mögen. Ja, und das passiert auch sehr oft. Manchmal auch Neigung von einigen von Familienmitgliedern. Ja, dass man sozusagen Gebräuche oder sozusagen ist man in einer Hochzeit oder in einem Todesfall oder so weiter, dann macht man das, was die Leute machen. Das ist auch eine Sache, die falsch ist. Ja. Was sollen die Leute sagen? Diese Sache sollte man abgewöhnen bei dem Kind, wenn man dem Kind erzieht. Ja. Aber stattdessen sagt so immer, das hat Allah gesagt, das hat Allah geliebt, so hat der Prophet gemacht. Ja. Diese Sache verbindet das Kind mit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sozusagen den Tawhid verwirklicht, ja, und mit dem Propheten, dass er dem Propheten folgt, wie der Prophet Allah gedient hat. Und deswegen sollte man immer das Kind auch beibringen, dass manche Leute das, was du jetzt machst, vielleicht nicht akzeptieren könnt. Oder nicht deine Neigung entspricht. Deswegen sollte man immer diese Hadith vor Augen halten. Sagt der Prophet Muhammad, man tamasa rida Allah bi sakhatin nas kafahu Allah mu'natin nas wa ma'unatin nas. Man tamasa rida nas bi sakhatin Allah wakkalahu Allah ila nas. Wer die Zufriedenheit Allah ersucht, auch wenn es auf Kosten von Zorn der Menschen ist, so wird ihn Allah subhanahu wa ta'ala ausreichen, ja, gegenüber den Leuten und ihrer Angelegenheit. Und wer die Zufriedenheit der Leute ersucht, auf Kosten von Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala den Leuten lassen. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sich nicht auf die Leute verlässt, dass er sich nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt oder dass Allah nicht sein Genüge ist, sondern sollen die Leute ihnen helfen. Die können ihn nicht helfen. Die können ihn nicht sozusagen Schaden bringen oder Nutzen bringen. Und deswegen sollte man auf diesen Fehler achten bei der Erziehung. ein weiterer Fehler von der Erziehung, dass man nicht die Dunya vorzieht gegenüber die Akhir, also nicht dem diesseitige Leben und die Diesseits vorzieht gegenüber dem Jenseits. Ja. Deswegen zum Beispiel, wenn man die Schule ernster sieht als das Gebet, zum Beispiel vom Fajr, das ist ein deutlicher Vorzug von Dunya gegenüber der Akhir. Du siehst ihn bei Fajr, lässt ihn das Kind und weckt ihn gar nicht auf und sagt, er ist noch zu klein und so weiter. Ja, manche haben Kinder, die sind schon über 13, ja, und sagt immer noch klein. Sind schon über 10, sagt immer noch klein. Ja, weckt ihn nicht zu Fächer. Aber wenn es um die Schule geht, ja, dann hat er alle Methoden gefunden, wie er ihn zur Schule sozusagen aufweckt. Nicht nur aufweckt, der bereitet ihn richtig zur Schule. Hast du Gesicht gewaschen, hast du Zähne geputzt, bringt ihn sogar Essen und so weiter. Der macht alles. Ja? Hauptsache, geh zur Schule. Diese Verhalten von den Eltern, die erwecken bei dem Kind die Wichtigkeit der Schule, dass sie größer ist als die Religion und das Gebet und so weiter und so fort. Deswegen müssen auch diese Sachen, jede Sache, ihre richtige Wert geben, so dass man das Kind auch so erziehen kann, dass er die weltlichen Sachen nicht größer findet als die Sachen von jenseits. Und da fängt man an bei der Erziehung über Paradies und Höllenfeuer zu reden. Und was zum Paradies führt und was zum Höllenfeuer führt. Ja. Und was das für eine gewaltige Sache ist. Da lebt man ewig. Nicht wie hier. Ja. Fragst du das Kind? Jedes Kind kannst du fragen. Ja. Wen kennst du von den Menschen, der mehr als 100 Jahre gelebt hat? Da kennt kein Mensch. Jeder jetzt, wenn du jetzt einen von deinen Kindern fragst, ja, hier ist dein Onkel, deine ganze Familie. Wen kennst du von dem, der länger als 100 Jahre gelebt hat? Nicht. Sagst du aber, im Jenseits, da wird es eine Ewigkeit geben. Gibt es kein Sterben mehr, dann lebt man nur. Ja. Aber wo lebt man? Gibt es ein Paradies und gibt es ein Höllenfeuer? Es gibt Leute, die werden ewig im Höllenfeuer sein. Und es gibt Leute, die werden ewig im Paradies sein. Ja. Was führt uns zum Paradies? Und dann fängst du an, ihn die Sachen, die zum Paradies führen und vor allem das Gebet. Ja. Und sollte man, wie gesagt, die Wichtigkeit der Dunya nicht größer machen als die Wichtigkeit der Akhira. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Surat al-A'la, وَلْتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ihr zieht die Dunya vor, dieses Leben von der Dunya, aber die Akhira ist خَيْرٌ, also ist besser, وَأَبْقَى ist beständiger. Auch eine falsche Sache, was auch eine Sache der Erziehung ist, man darf nicht das Kind das Vertrauen verlieren lassen an die Eltern. Wie passiert das, wenn man zum Beispiel etwas verspricht und nicht hält? Wenn man etwas sagt, aber ist nicht richtig. Oder wenn man zu streng ist mit dem Kind. Ja. In Anschreien, in Gewalt und so weiter. Da verliert er das Vertrauen. Und das führt auch dazu, dass das Kind dann auch nicht annimmt von den Eltern, wenn sie ihnen was Gutes sagen, wenn sie sozusagen ihn korrigieren wollen und so weiter. Und das führt auch noch dazu, dass das Kind einen Ersatz findet, weil er braucht immer jemanden, der ihm was Gutes sagt oder was sozusagen ihn Hinweise gibt und so weiter und so fort. Wenn die Eltern diese Rolle verlieren, ja, dann kommt als nächstes entweder die Schulfreunde oder die Straßenkinder und so weiter und so fort, weil man schenkt sein Vertrauen niemand. Und man tendiert dazu, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt etwas älter geworden ist, dass man einen besten Freund hat, dem man alles anvertraut. Ja. Deswegen ist sehr, sehr wichtig in diese Zeit, auch in diesem Ort, dass die Eltern diese Rolle versuchen zu spielen. Dass sie der beste Freund werden für ihre Kinder, dass sie denen alles anvertrauen können. Wie viele Kinder haben ihre Eltern verheimlicht, Katastrophen verheimlicht, sodass sie in falschen Wege geraten sind, weil sie nicht dieses Vertrauen an Eltern haben. Natürlich, wenn jemand zu streng ist, man hat was, man hat kein Vertrauen, ihnen etwas zu sagen, was vielleicht die Konsequenz ganz groß sein wird. Ja, das ist eine Sache. Oder, wie gesagt, wenn man lügt oder verspricht zu machen und so weiter und so fort, dann hat man auch kein Vertrauen, mit ihm zu tun zu haben. Deswegen sollte man auf das Vertrauen des Kindes achten, dass man immer sozusagen der Ansprechpartner ist in das, was anzuvertrauen ist. Und auch eine sehr wichtige Sache. Es kann in vielen Familien nicht klappen, wenn eine Seite zwar an die Erziehung achtet und auch an diese Hinweise, was man hat, aber auf der anderen Seite ist jemand, der im Gegenteil arbeitet. Deswegen, Mann und Frau müssen harmonieren. Bei der Erziehung muss Mann und Frau harmonieren. Und sie müssen ihre Probleme von den Kindern fernhalten, wenn es ein Problem gibt, wenn es einen Streit gibt. Ja, weil das färbt auf die Kinder. Und das zerstört die Seelen der Kinder. Und am meisten sind die Seelen der Kinder zerstört, wenn es so weit wird, dass die sich trennen und dass es einen Talak gibt. Deswegen wundere ich mich heutzutage über einige, die Talak auf leichte Schulter nehmen, sei es vom Mann oder von Frau. Der Mann, der muss sich beherrschen bei Wut. Weil wenn der Talak ausgesprochen ist, du hast deine Familie zerstört. Vielleicht hast du Liebe und denkst du an deine Familie und schuftest du, arbeitest du und so weiter. Aber kommt dieser Moment, wo du dich nicht beherrschst und sagst, du bist geschieden und dann bereust du danach? Da muss man sich beherrschen. Auch Frauen. Frauen, die sozusagen sich scheiden lassen wollen, ja, die nicht Geduld haben. Ja. Diese Denkweise, dass eine Frau sagt, ja, was soll ich mit dem Mann? Ja, ich bekomme mein Geld und sozusagen und habe das Kind und werde ich ihm alleine erziehen. Diese Denkweise ist erstens der Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn eine Frau die Scheidung verlangt, ohne einen islamischen richtigen Grund, die wird nicht den Geruch vom Paradies riechen. Geruch vom Paradies riechen. So dass man auf die leichte Schulter nimmt. Mir kommen manchmal Fragen und mir kommen zu Ohren. Und das ist jetzt nicht ein Fall, sondern mehrere Fälle. Seine Frau, nachdem sie geheiratet hat, auch ein Kind hat und so weiter und so fort, sagt, der Mann ist nicht mein Typ. Allahu Akbar. Wo warst du? Khutbah ist schon vorbei. Heirat. Walima. Und dann, nachdem du Kind bekommen hast, der Mann ist nicht mein Typ. Welcher Typ? Das ist eine gewaltige Sache. Das ist ein Leben, das ist dein Kind. Du willst ein Kind ohne Vater aufwachsen lassen. Erwähnt nicht mal so Frevel bei ihm oder so weiter. Gibt's nichts. Aber der ist einfach nur nicht der Typ. Ja? Das ist gewaltig. Deswegen, die Beziehung zwischen Mann und Frau spielt eine sehr große Rolle in der Erziehung. Deswegen, zu den Fehlern gehört, dass wenn die Mutter etwas sagt, das kommt dann der Vater und sagt was anders. Oder zum Beispiel das Kind ist auch schlau. Auch wenn der klein ist, dann ist er schlau. Ja? Der geht, versucht bei Mutter. Sagt, nein, jetzt ist nicht diese Zeit für diese Sache. Wohin geht der? Zu Vater. Versucht da. Wenn der Vater jetzt ja sagt, der zerstört jetzt. Auch wenn er anderer Meinung ist. Das wird zwischen Mann und Frau alleine geklärt. Wie die Richtlinie sein sollte, was besser ist und so weiter und so fort. Dann einheitlich zum Kind sein. Damit man nicht das Kind beibringt, zu missbrauchen. Den Befehl vom Vater oder den Befehl von Mutter zu missbrauchen. Wie missbraucht er den Befehl? Dass er sagt, ah, aber Papa hat ja gesagt. Ja, jetzt macht er Fitna zwischen Papa und Mama. Deswegen, Papa und Mama, die müssen immer sozusagen einheitlich sein. Ja. Wenn er nicht weiß, frag mal nochmal Mutter. Ja, damit er nicht spielt. Ja, sei schlauer als dein Kind. Deswegen sollten Vater und Mutter einheitlich sein. Und auch eine sehr wichtige Sache bei Frauen, dass sie nicht vor dem Kind die Autorität des Vaters runtermachen. Das heißt, dass sie vor dem Kind den Vater zum Beispiel anschreien oder laut gegen ihn werden oder sein Wort brechen. Weil das sind alles sozusagen auch eine Vorbild. Also Mutter hat eine Vorbildfunktion. Genauso wie sie dem Kind beibringen will, dass das Kind seine Eltern respektiert, dann muss sie auch diesen Respekt zeigen zu dem Mann, damit auch das Kind das von der Mutter nimmt. Auch zu dem Fehler von Erziehung gehört, dass man die Kinder erzieht, auch eine falsche Erziehung, wenn man dem Kind von ihm was will oder droht. Ja. Manche drohen mit falscher Drohung. Ja. Und manche lügen. Manche lügen. Und manche erzeugen bei dem Kind eine Schwäche, anstatt dass sie ihn aufbauen und erziehen, sondern machen sie ihn zu einem Angsthasen. Zum Beispiel, man will, dass das Kind schläft. Das ist einer der typischen Erziehungsfehler. Ja. Schlaf, geh zu deinem Zimmer. Oder sonst kommt der, was weiß ich, Drache oder versucht man jetzt an, zu drohen mit Sachen, die Angst machen. Ja. Wenn du nicht jetzt mitkommst, dann kommt der Dieb und klaut dich und so weiter. Harami. Al-Ghul. Kennt ihr diese? Was passiert bei dem Kind? Bei dem Kind wird er sozusagen ängstlich von solchen Sachen, die gar nicht als Drogen da sind in Wirklichkeit. Ja. Siehst du ein Kind, wenn er zum Beispiel traut sich nicht alleine Treppe zu gehen oder hochzugehen oder auf Toilette zu gehen. Warum? Warum gehst du nicht auf Toilette? Geh doch auf Toilette. Sagt er, kommt der Dieb, kommt der das. Warum? Wer hat ihm das beigebracht? Du. Du wolltest von ihm, dass er was macht. Ja? Hast ihn jetzt sozusagen Angst gebracht und machst ihn Angst mit etwas, was nicht da ist. Dann wird er auch diese Angst haben bei anderen Sachen. Und deswegen sollte man das Kind nicht mit solchen Sachen drohen. Ja? Was das Weinen des Kindes angeht, zum Beispiel. Lass ihn weinen. Es ist nicht schlimm, wenn ein Kind weint, lass ihn weinen. Nicht sozusagen dies weinen, auch wenn dich das stört, lass ihn weinen, weil das ist auch medizinisch gut, weil öffnet sich seine Brust, wird sozusagen seine Lunge trainiert und so weiter und so fort. Aber manche können nicht sozusagen das Weinen ertragen, dann droht man und macht man Angst, sonst kommt die Polizei und sonst kommt das und dann wird das Kind ängstlich. Ja. Auch was man auch vermeiden sollte, dass man das Kind zu sehr verwöhnt. Zu sehr verwöhnt. Ja. Das passiert bei vielen, die vielleicht seit langer Zeit keine Kinder bekommen haben, ja, und haben dann plötzlich Kinder bekommen, dann will er ihn verwöhnen. Oder manche sind sozusagen denken, dass Verwöhnen ist die gute Erziehung. Warum sollte man nicht zu viel verwöhnen? Das heißt, alles, was er will, sagt man ja, weil das Kind weiß nicht, was das Gute für ihn ist. Nimm ein Beispiel mit den Bonbons und mit dem Zucker. Was das Kind an Zucker nimmt, ja, das schadet ihm viel. Das schadet dich auch. Ja. Du siehst viele Kinder, die sind nicht ruhig. Wegen den Zuckerzufuhr in ihren Körper. Ja, die springen, die kannst du nicht mehr halten. Ja. Warum? Wir haben zu viel Zucker. Deswegen muss man diese Nahrung regulieren, wie viel er nimmt, wie viel er nicht nimmt und sozusagen seine Zeiten regulieren, so und so viel Zeit für Spiel, so und so viel machen wir das, dass du denn nicht sozusagen alles gibst, was er will. Und das Effekt, also von dieser falschen Erziehung, dass man ihm alles gibt, was er will, das lässt ihn nicht mehr den Wert von Geld kennen. Er hat alles bekommen, was er will, immer was er will, bekommt er. Dann wird er nicht mehr den Wert von Geld kennen und auch nicht sozusagen wird ihn zu einer verschwenderischen Person machen. Ja, aber wenn man sagt, nein, das bekommst du nicht, das ist nicht gut und so weiter und so fort, nee, das ist verschwenderisch, dann weiß er, dass es eine Grenze gibt. Das Gegenteil auch nicht, dass man zu geizig ist, ja, das Kind was zu geben, weil das wird ihn auch dazu führen, dass er woanders sucht oder vielleicht anfängt zu klauen oder dass er die Leute fragt, ja, oder dass er sozusagen unter den Leuten nicht das Gleiche hat, was die anderen haben. Ja, ist zwar kein Maßstab, aber er wird dann sich bemindert fühlen unter den Leuten. Deswegen versucht man sozusagen einen Maßstab zu haben, wo man nicht verschwenderisch ist und aber auch wo man nicht sozusagen von ihm alles abhält. Ja. Eine Sache sollte jeder für sich wissen, ob man Kind Handys gibt oder nicht. Aber sozusagen aus Erfahrung, also ich habe meine Kinder nicht Handys gegeben und man merkt, okay, die fühlen vielleicht, dass sie was brauchen, aber in das, wo sie ihre Zeit investieren, können sie vieles besser machen als zum Beispiel jetzt ein Kind, der seine Zeit sehr viel verbringt mit dem Handy. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, man hat keine Kontrolle, was das Kind guckt und so weiter und so fort. Es gibt auch Programme, wo man kontrollieren kann und so weiter. Ja, aber der Ausmaß von die Zeit, die verschwendet wird, ist gewaltig. Deswegen sollte jeder für sich überlegen, ob man Handys gibt, wie man das beschränkt, wie man das kontrolliert oder von Anfang an nicht gewöhnt, dass er das in Hand nimmt. Weil es gibt auch diese Sucht, die haben auch die Älteren. Wir haben Sucht. Ja. Und gibt es das Handy, dann hat das Kind auch Sucht. Deswegen sollte man selber überlegen, ob man gibt, ob man nicht gibt, welchen Alter gibt, welchen Alter nicht gibt. Ja. Wie das kontrolliert wird. Das mussten alles ist deine Verantwortung als Eltern. Aber sagen könnte zu den Fehlern der Erziehung gehören, dass man ihnen gibt ohne Kontrolle. Das Kind, heutzutage gibt es jetzt Kinder, die haben Handys ohne Kontrolle. Das heißt, die gehen in Seiten, die gehen, vor allem wenn die in der Schule sind, dann die Kinder zeigen sich, was sie gesehen haben und so weiter und so fort. Und dann kann auch falsche Bilder und falsche Sachen kommen zu dem Kind, wo er dann das auch verfolgt. Ja? Deswegen sollte man auch bei dieser Sache achten, dass man nicht sozusagen in eine unkontrollierte Welt kommt, wo das Kind dann sich sehr viel Schaden zufügt, sehr viel Schaden zufügt. Schaden in Aqida, Schaden in sozusagen Akhlaq, Schaden in sozusagen falschen Wege zu kommen. Deswegen ist auch sind die Eltern bezüglich, was man dem Kind gibt von diesen Handys oder sozialen Medien. Ja. Es kann sein, dass er vielleicht zum Telefonieren braucht, ja, aber diese Handys mit Internet, Instagram, YouTube und so weiter und so fort, also sollte man sich schon Gedanken machen, dass man nicht alles frei macht für das Kind. Das sind inshallah einige Wörter über die sozusagen die Methode der Erziehung, dass man erzieht auf die Ibadat, plus, was ich im Anschluss gesagt habe, das sind einige Fehler in der Erziehung. Also Erziehung im Bereich der Ibadat und einige Fehler, die als Fehler in Erziehung gelten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kinder beschützen, unsere Familien beschützen. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns das Gute beibringt, unsere Kinder beibringt und dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kinder bewahrt von den Gefahren, die um sie herum sind. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auch ermöglicht, die gute Erziehung zu geben. Und das, wo unsere Mangel sind und wo unsere Fehler sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der alles weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen diese Fehler behebt und dass Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem die Kinder beschützt, auch wenn unsere Erziehung und so weiter nicht alles perfekt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala aber durch seine Barmherzigkeit und auch so durch sozusagen das, was er weiß von uns, dass wir das Beste für unsere Kinder wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem unsere Ziele erreichen lässt, auch wenn wir sozusagen Mangel haben in Ausführung von der Erziehung. Und deswegen, wenn man mit Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich ist und man will die Kinder nach Koran und Sunna erziehen und macht, was in seiner Möglichkeit ist, ja, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch demjenigen helfen. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil-muttaqina imama. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.